IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Meyer. Es freut mich, für Sie heute Teil 1 unseres Themas zu präsentieren. Ragamala, Gedicht, Bild, Musik, das gesprochene Bild der Ragamalerei. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik, gespielt von den renommiertesten Musikmeistern Indiens. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. Neben den herausragenden Musikkompositionen der nordindischen Hindustani-Klassik wie südindischen karnatischen Musik zeigt sich die künstlerische Schaffenskraft des indischen Subkontinents in imponierenden Palastanlagen und Monumentalmalereien wie in den Höhlentempeln von Ajanta. Sie können bis auf das 2. bis 1. Jahrhundert vor Christus zurückdatiert werden. Daneben hat sich eine einzigartige Malkunst, die Handschriftenillumination und die indische Miniaturmalerei, die Ragamalas, etabliert. Sie korreliert mit der indischen Musik der Raga-Form unmittelbar. Die literarische Bedeutung des Wortes Ragmala im musikalischen Zusammenhang ist eine Kette, Girlande, Mala von Ragas. In dem Sinne eine Ansammlung, Spielabfolge verschiedener Ragas. Sie unterscheidet sich je nach Autor und Musikschule, aus der ihr Interpret stammt. Die musikinspirierten indischen Miniaturmalereien sind einzigartig, eine komplexe Kunstform, wie sie in keiner anderen Kultur unserer Welt anzutreffen ist. Die Autobiografie der Sita-Legende Ravi Shankar trägt bezeichnend den Titel Ragamala, eine Publikation aus dem Jahre 1997, veröffentlicht bei dem englischen Verlag Genesis Publications. Zum Zeitpunkt unserer Sendung befindet sich die Autobiografie Shankars für eine Neuauflage in der redaktionellen Überarbeitung und Aktualisierung. Von Ravi Shankar hören wir den Raga Tilakamot. Als Tilak wird in Indien das Stirnmal, das dritte Auge, bezeichnet. Der Nachtraga Kamot wird in der zweiten Hälfte von 21 Uhr bis gegen Mitternacht gespielt. Er ist ein antiker Raga. Eine Vielzahl von Beschreibungen finden sich in der Literatur der Vergangenheit. In der Mitte des 16. Jahrhunderts wird er in einigen Ragamala-Darstellungen porträtiert als eine halbnackte Schönheit mit einer Blüte in der Hand. Kamot war einst ein Raga von großer Bedeutung, dem man die Heilkraft von Erkrankungen zusprach. Er wird heute nicht mehr oft aufgeführt. Kamodini Ragini Abhushanam Hemamani Pravekam Haranvita Panipadeshu Datte Chitrambara Kanjakarachamalam Kamodiniyam Ratisannipacha Kamodini Deepakasya Pratamaragini. Mit bestem Gold und Juwelen geschmückt hat sie an Händen und Füßen eine Kette angelegt. Bunt gekleidet hält diese Kamodini einen Lotus und eine Girlande und erscheint wie Rati, Kamodini des Deepaka erste Ragini. Die folgende Aufnahme mit Pandit Ravi Shankar Sita, begleitet von Kumar Bose auf der Tabla, ist ein Tondokument eines Live-Konzerts vom 1. Dezember 1988 im Townhouse in London. Der Raga Tilakamot findet sich auf der CD Sublime Sounds of Sita, veröffentlicht bei Oriental Records in New York. Thank you. Sie hörten Pandit Ravi Shankar auf der Sitar, begleitet von Kumar Bose auf der Tabla. Die CD Sublime Sounds of Sitar aus dem Jahre 1988, ein Live-Mitschnitt eines Konzerts im Town House London, ist bei Oriental Records New York erschienen. Das subkontinentale Klima Indiens hat die landesüblichen Palmblatt- und Birkenrindenmanuskripte größtenteils zerstört, sodass aus der Zeit vor 1000 nach Christus kaum Kunstwerke der Raga-Malerei erhalten sind. Die ältesten Beispiele stammen aus dem 11. Jahrhundert nach Christus. Kunsthistoriker gehen davon aus, dass zu dieser Zeit die Miniaturmalerei vielerorts in Indien ausgeübt wurde. Bisher sind nur die stilistisch voneinander recht verschiedenen Arbeiten einer sogenannten östlichen und westlichen Malschule greifbar geworden. Wir wollen uns in der heutigen Sendung auf den westlichen Malstil beschränken. Ist der östliche in Indien mit der Vernichtung des Buddhismus durch die islamische Eroberung Nordindiens im 13. Jahrhundert erloschen und lebte in Nepal und Tibet in nur wenigen Malschulen fort. Für die Fortentwicklung der Miniaturmalerei in Indien haben daher nur die Arbeiten der westlichen Schulen an Bedeutung gewonnen. Ihre Malweise überdauerte die islamische Eroberung und wurde bis in das 16., 17. Jahrhundert hinein ausgeübt. Auf der fortlaufenden Zeitachse wurde die strenge Illustrationsform der westlichen Malschule von einem neuen, farbenfrohen und lebensvollen Stil abgelöst, in dem auch Dichtungen weltlichen Charakters behandelt wurden. Für ein tiefergehendes Verständnis der indischen Raga-Malerei zunächst einiges Wesentliche über die indische Musik selbst und ihre zentrale Form, den Ragas. Raga bedeutet im Sanskrit, der alten indischen Wissenschaftssprache, the act of coloring or dyeing, eine Färbung des menschlichen Geistes im positiven Sinne. Der Wortstamm für Raga geht auf den Terminus Rancha zurück. Die Bedeutung schließt drei wesentliche Elemente ein: Farbe, Leidenschaft und Melodie. Die erste anerkannte Autorität in Sachen Ragas war Bharata mit seinem Werk Natya Sastra. Er schrieb es im 3. Jahrhundert nach Christus. Seit dem 9. Jahrhundert bis in unsere nahe Gegenwart des 20. Jahrhunderts haben indische Musikwissenschaftler eine Vielzahl von Klassifikationssystemen zur indischen Musik und Raga-Form geschaffen. Nicht selten standen sie zueinander in Widerspruch. Bereits im 12. Jahrhundert bezog sich der Musiktheoretiker Srangadeva in seiner Musikabhandlung Sangita Ratnakara auf die medizinischen, ayurvedischen Prinzipien. Es gibt eine Vielzahl von Ragas, bei denen die Anzahl der Noten in der aufsteigenden mit der der absteigenden Skala nicht identisch sind. Diese sogenannten gemischten Sankirna oder Mishra Ragas können sogar mehr als 7 Hauptnoten je Skala haben, wenn natürlich schwach oder stark betonte Varianten einer oder mehrerer Noten in der aufsteigenden oder absteigenden Skala auftreten. Ragas, bestehend aus 7 Noten, versprechen ein langes Leben, Ruhm, Reputation, Erfolg, Gesundheit und Wohlstand. Ragas mit 6 Noten sind geeignet, das Heldentum einer Schlacht zu preisen, die Schönheit von Form und positiven Eigenschaften. Ragas mit 5 Noten sollten beim Ausbruch einer gesundheitlichen Störung gesungen werden. Mukkal-Autoren waren die ersten, die sich direkt auf die therapeutische Wirkung von Ragas und ihrer Hörerschaft bezogen, im Besonderen auf die emotionale Wirkung der nordindischen Ragas. So scheint es plausibel, Ragas als ein kognitives Schema, als eine Struktur des Memorierens zu verstehen, als einen geordneten Spielplatz von Kategorien, die ein zeitliches oder ein ineinander in Beziehung stehendes Organisieren von Erfahrungen repräsentieren, die Erwartungen und eine Bewusstseinserweiterung generieren können. Ein Beispiel eines Sechston-Ragas ist der Spätnacht- bis Frühmorgen-Raga-Lalit. Er wird zwischen 3 und 6 Uhr gespielt und präsentiert von dem Gesangsmeister Pandit Prabhakar Karikar. Pandit Prabhakar Karikar, geboren 1950, ist in Indien ein beliebter Musiker, der sich sowohl der indischen Klassik wie in der Bharati-Bühnenmusik zu Hause findet. Neben dem Khayal, dem anspruchsvollsten Gesangsstil der nordindischen Klassik, gibt es von Karikar eine Vielzahl von Aufnahmen zu Tumris, Dadras und Bhajans. Er war Schüler von Pandit Jitendra Abhisheki, der ihn in die unterschiedlichsten Genres einführte. Karikars Marathi Natya Sangit, eine Musik mit Gesangsinterpretationen von Dramen in der Landessprache des westlichen Indiens, der Einwohner von Maharashtra, wurde von dem Publikum vor allen anderen indischen Gesangsformen gefordert, die Karikar in dem alleine ihm zugesprochenen Interpretationsstil Natya Sangitka beherrscht. Das Marathi Natya kann man am ehesten mit unseren Musicals vergleichen. Lalita Putra Dhritte Lalate Tilakam Chapitam Shubhrambarash Champakapushpamalaha Tambulahastopyatigora Deho Vilasavesho Lalitaha Prabhate Lalita Bhairavasya Shashtaha Putraha Lalita wird erklärt als einer, der auf der Stirn ein Mal hat, gelb und weiß gewandet ist, mit einer Champaka-Blüten-Girlande. Von überaus hellem Körper, mit einer Betelzubereitung in der Hand, anmutig gekleidet, am Morgen. Lalita des Bhairava sechster Sohn. Der Raga Ahir Lalit mit Pandit Prabhakar Kareka findet sich auf der CD bei Fountain Music Company, veröffentlicht in 2002. Prabhakar Kareka wird begleitet von Arvitate Harmonium und Subhash Kamat Tabla. Yeah. Hey.